Der fünfte nationale Kendo-Go-Wettbewerb fand vom 10. bis 17. August in der Halle der Heiligen Stätte von Taekwondo in Pyongyang statt. Daran nahmen mehr als 200 Spielerinnen und Spieler aus allen Landesteilen teil. Die Schülerinnen und Schüler im ersten und zweiten Schuljahr der Grundschule gehörten der ersten Klasse und die Kindergartenkinder der höheren Stufe der zweiten Klasse an. Es gab Einzel- und Mannschaftsspiele der Jungen und Mädchen. Den Spielerinnen und Schülern und Mannschaften, die beim Wettbewerb ausgezeichnete Leistungen vollbrachten, wurden die Zertifikate und Preise verliehen.